Wir loben Allah SWT in Händen und Händen. Wir loben Allah SWT. Und Allah SWT ist derjenige, der gibt und derjenige, der nimmt. Und kein Mensch kann jemand etwas geben, wenn Allah SWT ihn davon fernhält. Und kein Mensch kann etwas fernhalten von jemandem, den Allah SWT für ihn etwas vorbestimmt hat. Und wir bezeugen, dass es kein Gott gibt außer Allah SWT. Und wir bezeugen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, der uns die Botschaft übergeben hat und uns damit aus dem Internet ins Licht geführt hat. Also liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste Allahs im Hause Allahs, möge Allah SWT unsere Sünden verzeihen, möge Allah SWT uns alle ins Paradies einführen. Weil in diesem Freitag, wir sind ja, wir reden über die Vorzüge von diesem besonderen Monat, in dem wir uns befinden. Und wir können jetzt sogar den Geruch des Paradieses von weitem riechen. Es bleibt nur noch ein Monat. Und in einem Monat kommt dann ein ganz besonderer Gast zu uns. Und das ist ja der Monat von Ramadan, an dem Allah SWT viel von unseren Sünden verzeiht und die Teufel fesselt. Und ein sehr wichtiger Monat für uns. Wir wissen ja, im Monat von Ramadan hat Allah SWT gesagt, dass die Toren des Paradieses werden geöffnet und die Toren der Hölle werden zugemacht. Das ist der Monat, wo, wenn die Toren des Paradieses offen gemacht werden, können wir von diesem Geruch, bekommen wir das mit. Und wir sehen sehr viel und hören sehr viel, wie besonders dieser Monat ist. Wir beten Allah SWT, dass er uns das Leben schenkt, diesen Monat zu erreichen. Wir kennen ja den Gefährten Mu'adh ibn Jabal. Ist zum Prophet Sallam und hat bei ihm geklagt. Er hat gesagt, O Prophet Sallam, es gibt ein Wort, der mich kränkt. Und ich würde dich danach fragen, nach diesem Wort. Und ich würde keinen Mensch fragen außer dir. Er hat gesagt, ein Wort, der dich kränkt, ja Mu'adh? Er hat gesagt, doch, nur ein Wort. Und der Prophet hat gesagt zu Mu'adh, sag, was du willst. Und er sagte, er sagte, O Prophet, sag mir eine Tat, die mich ins Paradies bringt und mich von der Hölle entfernt. Nur das, also das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Das ist das, was ihn die ganze Zeit gekränkt hat und das, wo die ganze Zeit besorgt war. Er wollte unbedingt wissen, was muss man machen, um ins Paradies zu kommen und was muss man machen, um sich von der Höllenfeuer zu befreien. Und das ist auch ein Zeichen, wie gottesfürchtig diese Männer waren. Dass eigentlich das, was sie gekränkt haben, war eigentlich nur das Jenseits. Und jetzt Mu'adh ibn Jabal wird uns jetzt den Weg zeigen, was wir machen müssen, um ins Paradies um uns von dies reinzukommen. Und es ist ein langer Hadith, aber das Wichtige an diesem Hadith ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat, dass man kein Teilhabe nimmt zu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass man seine Gebete macht und dass man fastet, unter anderem. Das ist ein langer Hadith, aber das Wichtige jetzt für uns ist, dass wir uns an das Fasten uns konzentrieren, inshallah. Und das ist der Weg, den wir einschlagen müssen, damit wir ins Paradies reinkommen, ist, dass wir uns an diesem Seil von Allah Subhanahu wa Ta'ala, das Seil Allah halten. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, diejenigen, die mit ihrem Leben und mit ihrem Geld auf Allahs Weg kämpfen, für die gehen die Toren des Paradieses auf. Und für diejenigen, die diesen Handel machen, sollen sich auf den großen Lohn von Allah Subhanahu wa Ta'ala erwarten. Und das ist ihr großer Gewinn. Und dann kommen die Verse danach, die zeigen, welche Eigenschaften die Männer, Menschen haben, die ins Paradies reinkommen. Also der Vers, der danach kommt, beschreibt die Leute, die ins Paradies reinkommen. Das erste ist, diejenigen, die Reue zeigen. Und dann sehr viele Eigenschaften, die jetzt nacheinander abgearbeitet werden. Aber am Ende all dieser Eigenschaften, seid Allah SWT, dass sie ins Paradies reinkommen. Und das Wichtige ist, damit wir ins Paradies reinkommen, gibt es ja, damit wir ins Paradies reinkommen, dann gibt es ja eigentlich den Weg, den man dafür einschlagen muss, ist, dass man auch diese innere Ruhe und innere Zufriedenheit hier im Diesseits findet. Und das findet man auch im Glaube. Und wenn jemand wirklich den richtigen Glauben hat, dann hat er auch seine innere Zufriedenheit und er wohnt auch in seinem kleinen Paradies hier auf Erde und kommt dann ins Paradies dann im Jenseits. Also was ist jetzt die erste Eigenschaft? Es war das, die Reue zeigen. Und dass man wirklich ab jetzt für alle seine Sünden eine tiefe Reue zeigt. Weil das ist auch ganz wichtig, weil die Reue ist eigentlich der Anfang des Weges. Weil somit schließt man die Toren des Schlechtes, die man gemacht hat, und geht einen neuen Weg. Und deshalb fängt auch der Vers mit denjenigen, die Reue zeigen. Und Allah SWT will, dass wir uns von unseren Sünden uns entfernen, und Allah SWT will, dass wir Reue zeigen und dass wir zu ihm zurückkehren. Und Allah SWT sagt, dass kehrt zurück zu Allah SWT mit einer ernsthaften Reue. Und Allah SWT sagt auch, Allah SWT verzeiht jede Sünde überhaupt und lasst euch niemals einflüstern von egal was, eine Stimme in euch oder irgendein Mensch oder sonst was, dass du ein schlechter Mensch bist und dass Allah SWT deine Reue nicht annimmt. Das ist falsch. Allah SWT nimmt absolut jede Reue an, für egal was für eine Sünde, die man gemacht hat. Egal wie schlimm und egal wie groß, man kann zurückkehren zu Allah SWT. Weil am Ende ist er derjenige, der auf uns Rechenschaft abzieht am Tag der Auferstehung. Insofern sind wir gar kein Mensch Rechenschaft schuldig. Gar kein Mensch. Insofern lasst euch nicht davon täuschen, was Menschen sagen. Oder wenn man sagt, ich habe die Sünde gemacht oder jene Sünde und ich schäme mich und ich werde nie gut sein und Allah SWT wird mich nie verzeihen. Das ist ein Trick vom Scheitern, vom Teufel, damit man immer schlecht bleibt. Kein Mensch wird Allah SWT zur Rechenschaft ziehen. Allah SWT ist derjenige, der uns zur Rechenschaft zieht. Insofern sollen wir uns von diesem Druck von außen und der Druck von innen nicht täuschen. Nicht täuschen. Man muss ein Vertrauen aufbauen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was diese Yaqin auf Arabisch heißt, also dieses Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen wirklich jetzt, diese, also symbolisch gesehen, diese Kleidung, die Kleidung, die voller Sünden sind, voller Flecken, wir müssen das jetzt ausziehen, sauber machen, mit klarem Wasser, sauberem Wasser, jetzt symbolisch gemeint, und das wieder anziehen und dann immer wieder sauber bleiben. Das kann man machen. Es gibt nie ein Kleidungsstück, den man nicht irgendwie doch reinigen kann. Wir müssen das Paradies erwarten und reinkommen, indem wir rein sind. Wir müssen versuchen, wirklich rein zu sein, weil wir erwarten jetzt einen ehrenwerten Gast. Und dieser ehrenwerte Gast, wir müssen ihn wirklich sauber in Empfang nehmen. Das ist eine sehr wichtige symbolische Sache, damit wir später auch so weitermachen, damit wir auch rein ins Paradies reinkommen. Damit wir auch inshallah diesen Monat mit absolut Reinheit empfängt, müssen wir jetzt schon daran arbeiten, an unserer inneren und äußeren Reinheit zu arbeiten. Und wir werden natürlich sehr viele Unterrichte diesbezüglich machen, inshallah noch. Der Gelehrte Hassan al-Basri also, ich glaube, es ist ein Hadith jetzt. Der Prophet Adam hat ja, Allah SWT hat seine Reue angenommen und hat ja geweint, als seine Reue angenommen wurde. Also Musa hat Adam getroffen und hat gesagt, eigentlich ist es deine Schuld, dass wir auf der Erde sind. Und Adam hat zu Musa a.s. gesagt, du sollst es mir nicht übel nehmen, eine Sünde, die ich gemacht habe, die Allah SWT verziehen hat. Also, wichtige Lehre daraus, bleib niemals auf der Sünde beharren. Niemals auf der Sünde beharren, auf die man macht und die man tut. Immer auf die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala hoffen und er wird dir auch erbarmen, wenn du wirklich anstrebst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir die Sünde verzeiht. Es gibt nur einen Punkt, wo es vorbei ist mit Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Und das ist der Tod. Also, ganz wichtig, eine tiefe, ehrliche Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala, bevor man stirbt, bevor Ramadan anfängt, bevor all diese Sachen passieren können. Man muss jetzt schon an seine Seele arbeiten und mit seinem Herz arbeiten und seine innere Reinheit arbeiten. Und in der Hadith kam ein Mann zu einer Frau, meine ich, kam zu Abu Huraira und sagte, sie hat Sinne gemacht und wurde schwanger. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihr Kind getötet, damit wegen dem Scham, sie wurde schwanger und wegen dem Scham hat sie ihr Kind umgebracht. Und das ist ja unglaublich, was sie gemacht hat. Also mehrere Sünden aufeinander und zwar die schlimmste Sünde danach ist, dass sie ihr Kind umgebracht hat. Und ist zu Abu Huraira gegangen und hat gesagt, gibt es noch eine Reue für mich? Er sagte nein. Er sagte nein, auch wenn deine Augen niemals trocken werden. Thank you. Und das war am Ende auch die falsche Meinung. Keiner darf sagen, du darfst nicht. Also, dass Allah SWT niemals deine Sünden verzeihen kann. Derjenige, der bereut, was er tut, das ist schon mal der Anfang für die richtige Reue. Was man niemals machen darf, man darf niemals die Toren des Paradieses schließen im Gesicht eines anderen Menschen. Ganz im Gegenteil, wir müssen immer zu den Menschen sagen, Paradies zu erreichen ist immer möglich. Besonders diejenigen, die immer eine tiefe, ehrliche Reue zeigen. Dann ging Abu Huraira zu Prophet Sallam. Und hat so gesagt, oh Prophet Sallam, also so und so und so ist passiert, die Frau ist zu mir gekommen, sie war schwanger, sie hat ihr Kind umgebracht und so weiter. Und ich habe gesagt, sie hat keine Taube. Er hat sie ehrlich gesagt, er hat die Wahrheit gesagt. Und was hat jetzt der Prophet Sallam gesagt dazu? Das ist sehr schlimm, was du gesagt hast. Sehr schlimm, was du gesagt hast, Abu Haray. Weißt du nicht, dass Allah SWT sagt im Koran? Diejenigen, die kein Teilhabe nehmen, diejenigen, die kein Teilhabe nehmen und nicht Blut vergießen und so weiter, haben das Paradies. Und für diejenigen, die das tun und am Ende Reue zeigen, und deshalb so endet der Vers, diejenigen, die Reue zeigen, für die gilt auch das Paradies. Und deshalb hat der Prophet zu Abu Huraira gesagt, es ist sehr schlimm, was du gesagt hast zu der Frau, weil die Allah subhanahu wa ta'ala ist in der Lage, absolut jede Sünde zu verzeihen. Und die haben natürlich dann die Frau berichtet. Derjenige, der Prophet Sallam sagte zu Abu Huraira, so wie du sie ins Verderben gestürzt hast, mit Kummer und Sorge, musst du zu ihr hingehen und ihr diese Freude machen. Also hier eine Lehre, das was du kaputt machst, musst du oft wieder gerade machen. Der Abu Huraira hat eigentlich ihre Hoffnung zerstört. Er ist also verantwortlich dafür, sie nochmal diese frohe Botschaft zu geben. Sie war dann am Ende überglücklich. Sie hat gesagt, Alhamdulillah, also Gott sei Dank, an denjenigen, der mir einen Ausweg aus meiner Sorge vorbereitet hat. Und sie hatte eine Sklavin, den sie für Allah subhanahu wa ta'ala als Geschenk, also quasi als Belohnung, freigelassen hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie einen Ausweg gegeben hat, hat sie jetzt eine Sklavin befreit, quasi auch als Ausweg. Und liebe Brüder und Schwestern, der Monat von Ramadan ist ein Ausweg. Das ist dieser Ausweg, den wir suchen, um wieder gute Menschen zu sein, um wieder ehrliche Menschen zu sein, um wieder unsere Sünden auf Null zu bringen. Das ist jetzt der Zeitpunkt, auf dem wir waren. Unser Ausweg kommt jetzt. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, das ist der Monat, auf den wir eigentlich warten, damit wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und wenn wir jetzt schon damit anfangen, dann können wir uns wirklich daran einen sehr guten Widerstand aufbauen gegenüber den Sünden, die wir immer machen. Dass man am Ende von Schaban, also am Ende von diesem Monat kommt und man ist so vorbereitet und man kommt dann im Monat rein und man kommt im Monat rein mit ein neuer Mensch mit einer sauberen Seele. Und deshalb müssen wir die Hand in unsere, jeder macht die Hand in Hand zusammen. Und wir müssen wirklich verabreden, ab jetzt weniger mit den Sünden, weniger mit dem Unsinn, mehr Vorbereitung auf Ramadan, mehr Reinheit für die Seele, mehr darauf aufpassen. Wenn wir ein Gleichnis nehmen, wenn du jetzt einen sehr, sehr lieben Gast erwartest, der jetzt zu dir kommt, wie erwartest du den Gast bei dir zu Hause? Wie sieht dein Haus aus? Wie sieht deine Kleidung aus? Wie ist dein Geruch? Bist du voll verschweißt und schwitzt und nicht geduscht und deine Kleidung ist schlecht und deine Wohnung ist nicht sauber und dein Wohnzimmer ist total durcheinander? Können wir so den Gast im Empfang nehmen? Das können wir nicht. Und so ist es mit Ramadan. Wir können diesen Monat nicht so in Empfang nehmen mit dem Zustand der Seelen, den wir jetzt haben. Wir müssen jetzt uns sauber machen und wir müssen uns reinigen und wir müssen auf unsere Seele und auf unseren Herz achten, weil jetzt werden wir jetzt diesen Gast empfangen und wir müssen ihn auf die beste Art und Weise empfangen. Und die allererste Art und Weise, wie wir uns hier sauber machen, die Reue zu Allah SWT, die Reue, dass wir zu Allah SWT zurückkehren, egal was für eine Sünde, auch wenn wir es heute gemacht haben, auch wenn es heute Morgen gewesen ist, dass man aufhört zu glauben, dass Allah SWT die Sünde nicht mehr verzeiht, weil das stimmt nicht. Allah SWT verzeiht jede Sünde, egal wie groß und egal wann, man muss nur die ehrliche Reue machen für Allah SWT jetzt. Und ein Gefährte des Propheten, er war ein Händler für Datteln. Und eines Tages hat er ja, Datteln verkauft. Und dieser Hadith wird so gehen, also der Händler. Achso, er hat eine Frau gesehen, die ihm gefallen hat. Und er hat ihr also den Dattel nach Hause gebracht. Und er war schwach und hat sie geküsst und umarmt. Er hat gesagt, fürchte Allah, dann ist sie gegangen und er ist gegangen. Dieses Wort hat ihn aufgeweckt. Aber leider gibt es Menschen, egal was für eine Sünde sie machen, egal was du zu ihm sagst, wenn du zum Beispiel sagst, fürchte Allah, es hat bei ihm keine Wirkung. Und das sind diejenigen, die Allah SWT beschrieben hat im Koran, diejenigen, die so ein Wort, zum Beispiel wie fürchte Allah oder sonst was, für die es keine Wirkung hat in seine Seele. Das ist die Insassen des Höllenfeuers. Also nicht, dass wir keine Sünden machen, weil Sünden machen, machen wir alle. Aber wenn einer zu dir kommt und sagt, fürchte Allah, und das bewirkt was bei dir im Herzen, ja, das, hier sieht man, dass es Hoffnung gibt für einen. Und in einer anderen Geschichte, wo jemand sagt zu Omar, Ibn Khattab, fürchte Allah, Omar. Und das hat ihn wirklich massiv in seine Seele beeinflusst. Also heutzutage, wenn du zu jemandem sagst, fürchte Allah, und du siehst, es bewirkt bei ihm nicht, dann muss man sich wirklich fragen, warum bewirkt das bei mir nicht? Das ist ein großes Problem. Wenn du siehst, fürchte Allah, und es bewirkt was bei denjenigen gegenüber von dir, du weißt, irgendetwas Gutes ist immer noch in sein Herz drin. Und dann ging der Mann zum Prophet sallam. Er schämt sich zwar, aber er will jetzt diese Geschichte von seiner Brust loswerden an den Prophet sallam. Er will die Reue haben, weil er hat ja diese Frau geküsst und umarmt. Also geht er zum Prophet sallam und geht und sagt, das und das ist mit mir passiert. Also zuerst war er bei Abu Bakr, hat gesagt, kehrt zu Allah SWT zurück. Und deshalb hat Abu Bakr gesagt, erstens, du sollst nicht darüber reden, weil Allah SWT hasst das, dass man Sünden macht und andere Leute erzählt. Also erstens, behalte die Sünde für dich. Zweitens, mach Taube. Und dann ist es zu Omar gegangen. Und Omar hat genau das Gleiche gesagt. Erstens, du behältst die Sünde für dich. Du redest nicht darüber. Zweitens, mach Taube. Also mach eine Reue. Und dann ging er zum Propheten. Er wollte unbedingt von sich loswerden. Er konnte das nicht mehr. Er wusste nicht, wie man diese Sünde von seiner Seele wegnimmt. Weil das Problem ist ja, er hat ja Angst am Tag der Auferstehung, dass er immer noch diese Sünde auf seine Schultern trägt. Und es belastet ihn. Es belastet ihn zutiefst. Also ging er zum Propheten. Wir wissen ja in einem anderen Hadith, die Menschen, eine trägt ein Kamel auf seinen Rücken, der andere ein Pferd, der andere, Allah, allem, was er trägt, an Sünden auf seine Schulter. Und der Mann hat Angst, dass er jetzt die Sünden auf seine Schultern trägt am Tag der Auferstehung. Also, was sagt der Propheten zu ihm? Er geht zum Propheten und er spürt die Last der Sünde. Er kann nicht mehr. Ich habe eine Frau umarmt und geküsst. Und Exkurs. Wenn nur der Prophet sehen würde, was wir heute alles machen für Sünden. Wenn wir nur sehen würde, was wir alle heutzutage für Sünden machen. Von Diebstahl bis Unzucht, bis dies, bis Drogen, bis alles. Aber immer noch, dass wir niemals die Hoffnung in Allah SWT aufgeben. Aber trotzdem, zurück zur Geschichte. Was hat der Prophet mit ihm gesagt? Ich werde Allah SWT in deine Angelegenheit fragen. Ich werde fragen, bis Allah SWT mir die Offenbarung schickt für deinen Fall. Und dann eines Tages kam Gabriel mit der Offenbarung. Allah SWT sagt dann im Koran, für diejenigen, die beten, und besonders auch in der Nacht beten, die gute Taten löschen die schlechte Taten. Und der Mann war so glücklich, dass er das gehört hat. Er hat gesagt, meine Sünde wird vertrieben. Und hier lernen wir eine wichtige Sache. Bete wieder. Bete. Kehr zu Allah SWT zurück. Bete auch ein bisschen in der Nacht. Mach gute Taten, weil die guten Taten löschen die schlechten Taten. Und Allah SWT wird auch deine schlechten Taten löschen und in gute Taten umwandeln. Aber man muss diese ehrliche Reue machen und zeigen. Diejenigen, Allah SWT sagt auch, diejenigen, die Schlechtes gemacht haben und sich selbst Unrecht zugefügt haben, aber haben Allah SWT danach nochmal sich an Allah SWT erinnert, Allah SWT nimmt ihre Reue an. Das ist auch ein Vers im Koran. Und das steht alles im Koran, dass wir niemals die Hoffnung aufgeben in Allah SWT Barmherzigkeit. Und nur damit man weiß, und das ist ganz wichtig, dass wir alle genau jetzt zuhören, Allah SWT ist überglücklich, wenn wir eine Reue zeigen. Wenn wir eine ehrliche Reue zeigen zu Allah SWT, ist er so glücklich und so zufrieden mit uns, wenn wir das machen. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns daran halten und dass wir niemals die Hoffnung aufgeben, dass Allah SWT unsere Sünden verzeiht, egal wie sie sind. Und dass wir nochmal uns immer bewusst werden, wie zufrieden Allah SWT mit uns ist, wenn wir wirklich diese ehrliche Reue zeigen. Einmal hat ein Mann, war ein guter Mann und hat eine Sünde gemacht und dadurch war er 20 Jahre in der Sünde, konnte er nicht mehr rauskommen. Und 20 Jahre in der Sünde, das Problem ist ja, er wird ja dadurch älter und Man muss ja wissen, wenn man jetzt anfängt, graue Haare zu haben im Bart oder im Haar, und man nähert sich dem Tod an jetzt. Also jetzt nähert man sich dem Tod mit den grauen Haaren. Es ist nur ein paar wenige Tage, dann stirbt man. Der Mann guckte im Spiegel und hat seine graue Haare gesehen. Ich war 20 Jahre gut, dann war ich 20 Jahre schlecht. Und hat gesagt, ja Allah, lass mein Ende gut sein und möge alles, also verzeih mir meine Sünden. Und hat gesagt, ja Allah, wenn ich jetzt zurück zu dir zurückkehre. Und er hat so eine Eingebung in sich. Als du uns gedient hast, waren wir zufrieden. Als du 20 Jahre danach Sünde gemacht hast, haben wir dir die Chance gegeben. Und wenn du jetzt zurückkehrst zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist alles verziehen. Und der Mann, als er so seine innere Stimme ihm das gesagt hat, fühlte er sich sehr zufrieden und hat aufgehört mit den Sünden. Also er war 20 Jahre gut, dann 20 Jahre schlecht. Und hat dann eine ernsthafte Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Also fangen wir, liebe Brüder und Schwestern, fangen wir heute an. Fangen wir an mit uns selbst. Dass wir uns wirklich jetzt an uns arbeiten. Und dass wir jetzt wirklich Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bitten, dass er unsere Sünden verzeiht. Und dass wir wirklich eine ernsthafte Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen und zu ihm zurückkehren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala zwischen uns unsere Sünden entfernen, die weiteste Entfernung, und uns reinigen. Amen. Wir werden ein paar schnelle Punkte erledigen, inshallah. Ja. Wir haben jetzt Wahlen in den Bundestag und all diesen Sachen. Nur in Berlin? Berlin. Es gibt eine Partei, meistens aus türkischen Brüdern, die würden gern uns Muslime dann repräsentieren. Und es ist wichtig, dass wir zeigen, dass wir eine Präsenz haben. Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass wir eine Präsenz haben im Lande. Damit sie zugelassen werden für die Wahlen, brauchen sie eine Mindestanzahl von Unterschriften. Sie brauchen eine Mindestanzahl. Muss natürlich von Leuten, die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, das ist eine Partei, die uns repräsentiert, uns Muslime. Also auch wenn man nicht zu den Wahlen geht, vergesst nicht, wenigstens eure Unterschrift dran zu setzen, damit sie ihre Mindestanzahl erreichen. Okay. eine sagt, sie kommt, ich bin da für dich, ich bin dein Repräsentant. Bei den Leuten, die alle diese Gesetze verabschieden und machen und so weiter, ich repräsentiere dich. Das ist wichtig, dass wir dabei auch anwesend sind. Und bitte fliehen nicht vor der Realität, weil wir haben jetzt wir dürfen nicht von unserer Verantwortung entkommen, dass wir hier sind und dass wir auch Verantwortung haben müssen und so weiter. Zweite Sache ist Pilgerfahrt. Also die Moschee organisiert einen Pilgerfahrt. Also Hajj. Preise werden sich orientieren an die anderen Preise, die so drumherum gibt. Der 3.200 Euro für hochwertige Verpflegung, Hotels, alles in der Nähe von Haram, also alles in der Nähe von den zwei wichtigen Moscheen, 4-Sterne-Hotels, obwohl uns das eigentlich nicht interessiert, wir wollen eigentlich die Hotels im Paradies. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier trotzdem hier 4-Sterne-Hotels. Also zwei Hotels, Mekka, eine 100 Meter entfernt, andere 800 Meter. Alles inklusive, aber das Hotel 100 Meter entfernt ist das Frühstück inklusive. Nur Frühstück. Wir haben nur begrenzte Plätze. Und bevor wir das angekündigt haben, wir haben schon 12 Leute, die zugesagt haben. Also wir haben begrenzte Plätze für die Pilgerfahrt, liebe Brüder und Schwestern, also vergesst nicht, euch schnell anzumelden für diejenigen, die das vorhaben. Vergesst nicht, Pass und all die nötigen Unterlagen zu holen. Das wird unter der neuen Vorstand von dieser Moschee wird das die erste Reise sein, inshallah. Und möge uns dann die Reise erfolgversprechend machen. Und vergiss nicht, liebe Brüder und Schwestern, wer dazu in der Lage ist, Hajj zu machen, für ihn ist das natürlich eine Pflicht. Möge uns und das Wissen über das Gute und Schlechte geben und uns von Schlechten fernhalten und unsere Sünden verzeihen. Möge Allah die Lage der Umma verbessern und alle Muslimen überall auf der Welt ihre Lagen verbessern und unsere Sünden verzeihen. Und möge Allah die ungerechten Herrscher schnell zu sich nehmen oder alle recht leiten. Möge Allah uns alle das Beste geben im Diesseits und im Jenseits. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin. Möge Allah uns eine tiefe Reue geben. Möge Allah uns eine tiefe Reue geben. Eine Reue, die akzeptiert wird. Möge Allah uns von denjenigen machen, die einmal eine Reue zeigen und bei dieser Reue bleiben. Möge Allah uns von denjenigen machen, die eine starke Seele haben, die nie wieder zur Sünde zurückkehren. Möge Allah uns von denjenigen machen, die immer auf dem geraden Weg bleiben. Und möge Allah den Islam segnen. Und möge Allah uns gesund in Ramadan reinbringen und dass wir das absolut Beste und das Beste aus diesem Monat rausholen. Amen.